Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Mission Impossible, der erste Kinofilm, den spreche ich nicht alleine ein. Ich habe Benedikt an meiner Seite, weil nach den TV-Serien ist noch ein bisschen viel. Jetzt möchten wir über den ersten Kinofilm sprechen, wie er uns eben so zu zweit gefallen hat, was er uns so zusagt. Diese Rezension wird kurz dreigeteilt sein. Wir werden erst über unsere Erfahrungen sprechen, wann wir damals in ganz jungen Jahren Kinder den ersten Mission Impossible gesehen haben, was er über die Jahre für uns so für eine Bedeutung hat. Der zweite Teil wird dann eine Analyse des Films sein. Gibt es ja schon einiges drüber zu sagen, Brian De Palma und so weiter. Ja, und der dritte Part, da möchte man noch ein bisschen über die Darsteller sprechen, weil da gibt es einige interessante Punkte. Ja, ich schieb mal rüber zu Benedikt, der erzählt mal von seinen ersten Erfahrungen mit Mission Impossible und was er für dich so für eine Bedeutung hatte oder auch nicht. Als Mission Impossible ins Kino kam, das war noch eine Zeit, da hatte ich jetzt nicht so großen Zugang zum Kino, weil erst auf dem Dorf gewohnt, das war alles sehr weit weg. Und aber natürlich hat man auch durchs Fernsehen und Fernsehwerbung, Trailer, wusste man, dass dieser Film eben gerade im Kino ist. Und das war mein erster Kontakt. Und dann natürlich in einem Trailer immer die ganz großen Szenen reingepackt sind. Das heißt, ich habe Mission Impossible weniger mit einem Agentenfilm verbunden, sondern eher mit Effekten. Also auch im Trailer war natürlich vollgepackt mit den Schauwerten des Films. Und ja, das war's auch schon. Ich habe den Film erst sehr viel später gesehen. Und zwar im Fernsehen. Das heißt, aus dem Fernsehen aufgenommen. Irgendwo bei Pro7 mit Werbung drin und so weiter. Und es hat erst viele Jahre gedauert, bis dann tatsächlich, als ich mal eine komplette Laserdisc-Sammlung aufgekauft habe für günstiges Geld, war der mit dabei. Und da habe ich ihn das erste Mal, also einfach nur als Film, ohne Werbung, ohne alles, einfach gemütlich auf dem Sofa genossen, ohne Unterbrechung. Und ich fand den Film bei der Erstsichtung ziemlich langweilig, weil ich eben genau auf das gewartet habe, was eigentlich der Trailer suggeriert hatte. Und man kannte ja diese Hubschrauber-Szene im Tunnel und die Explosion und man wusste, dass das alles kommt und das kommt natürlich zum Schluss. Und bis dahin war der Film für mich damals im jugendlichen Alter einfach zu langweilig für mich. Und man ändert ja auch seine Geschmäcker. Ich habe heute auch, was heißt nicht immer, mir gefallen viele Sachen, die ich damals geguckt habe, immer noch, aber mir gefallen jetzt auch sehr viel mehr Sachen. Und so ist es eben auch, als dann irgendwann auf DVD dann auch mal der Mission Impossible kam und ich dann nochmal geschaut habe, hatte mir, wobei das gar nicht so ein zeitlich sehr großer Unterschied war, hatte mir wesentlich besser gefallen, weil ich mich auch eher darauf einlassen konnte, mir einen Film anzugucken, der eben doch mehr ist als eben nur ein Bombastfilm, sondern eben auch eine spannende und auch verworrene Geschichte erzählt, die ja eben aufgelöst werden muss von Ethan Hunt, ne, in seiner Situation, in der er sich befindet. Genau, das ist so meine Kontaktlaufbahn mit diesem Film. Ich habe auch nie die Serie vorher gesehen, also den Berührungspunkt hatte ich auch überhaupt gar nicht. Da geht es mir ziemlich ähnlich, wir sind ja so ziemlich gleich alt. Mein erstes Mal war auf Original-VHS allerdings noch. Ich kann mich noch recht gut erinnern, oder beziehungsweise habe ein bisschen länger drüber nachgedacht, wann das denn war, das erste Mal, dass ich Mission Impossible gesehen habe. Und wir waren im Skiurlaub bei Bekannten damals. Meine Eltern haben jetzt keinen Kontakt mehr zu den Leuten. Und ich war damals, als der auf Video rauskam, das war dann Mitte, Ende 96, war ich eben gerade 10. Das war auch, glaube ich, im Winter. Und diese Bekannten, weiß ich noch, die hatten ein ziemlich cooles, großes Haus. Wir haben damals recht einfach gewohnt und hatten halt auch schon einen Fernseher. Und er, der Junge oben, der war ein paar Jahre älter als ich, der war halt so 14, 15, hatte halt seinen eigenen Fernseher oben mit Videorekorder. Und das war halt für mich damals so, wow. Und der hatte auch eine Playstation. Also der war schon gut ausgestattet. Naja, und da war der gerade auf Video und da haben wir uns den angeguckt. Das war mein erster Kontakt. Und ich kann mich erinnern, dass ich als sehr junger Kerl damals ziemlich weggefegt war, was eben diese, ich sage jetzt mal, drei prägnanten Actionsequenzen im Film anging. Ich kann mich auch erinnern, dass eine Fernsehzeitung rumlag, dass der auf Video gerade rauskam und besprochen wurde und halt so als der Film des Jahres, so der war ja ein Jahresfilm, ne, ein riesen Blockbuster. Und so hat, das war mein erster Kontakt, also schon so dieses Medien respektive, dass das eben ein großes Ding ist. So, dann hat es lange gedauert und ich habe den wieder mal im Fernsehen gesehen, wie du auf Pro7 mit Werbung, damals 7:15. Und da kann ich mich noch eine Szene erinnern, die hat mich dann beim zweiten Mal, beim ersten Mal wusste ich nicht mehr viel, ziemlich umgehauen. Und zwar war das der Tod von der Filmfigur von Emilio Estevez, auf den wir am Schluss noch zu sprechen kommen werden, der da auf dem Fahrstuhl, ich sage jetzt mal, aufgespießt wird von diesen Haltekrallen, die von oben runterkommen und der von unten da ranjagt. Das war für mich damals ein purer Schock. Der Film ist ja ab 12 und es wird auch genau in der Szene abgeblendet, beziehungsweise dunkel gemacht und man sieht es nicht mehr, aber das war für mich, ich habe in meinem Kopf ging das dann so weiter als Kind, den jagt sie mit dem ganzen Körper, sag ich mal, vertikal nach oben durch diese Zange durch, oder durch diese Kralle durch und das war so übel, das war hatte für mich Horrorfilm-Affinitäten und ich konnte bis dahin noch nichts mit Brian De Palma anfangen, ne? Aber das war so ein Moment, der mich sehr geprägt hat und im weiteren Verlauf eine sehr spannende und sehr düstere, dunkle Story, ja, so, und dann viele, viele Jahre später, als ich dann mit der Reihe begonnen habe, also dann auch mit der Fernsehreihe auf DVD und mit den anderen Kinofilmen, ja, also Mission Impossible 2 hatte ich zum Beispiel als einen meiner ersten Filme als Jugendlicher damals im Kino gesehen, obwohl ich noch keine 16 war. Hatte mich damals auch sehr irgendwie begeistert als junger Mensch, war groß im Kino. Und als ich dann eben Teil 3 und ja, mit Teil 3 dann habe ich den ersten wieder richtig geschätzt. Da habe ich mir den nochmal angeguckt und habe mir gedacht, was für ein genialer, intelligenter Film das eigentlich ist. Ja. Ja, das war so meine Story. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der mich jahrelang begleitet hat. So. Und mir war irgendwie immer die Persona von Tom Cruise, das wollen wir auch in der Review jetzt gar nicht in der Folge erläutern, das war mir egal, dass der mit Scientology was hatte, dass der dann irgendwie eine Schaffenskrise hatte oder unbeliebt war, das war mir alles scheißegal. Also der Film war einfach toll. Gut, jetzt habe ich ja schon Brian De Palma angesprochen. Also Brian De Palma kommt aus der Phase von New Hollywood. Er war ein guter Freund von George Lucas, Steven Spielberg und wie sie alle heißen. Und hat das Kino Ende der 60er und in den 70ern vor allem mitgeprägt. Und in den Jahren, wo ich Mission Impossible dann zum zweiten und dritten Mal dann gesehen hatte schon, habe ich natürlich auch alle Brian De Palma Filme gesehen. Und dann wurde mir erst klar, was das für ein ausgeklügelter, raffinierter Filmemacher ist, der sehr viel auf Stimmung setzt und auf Atmosphäre. Und davon finde ich eben, das ist so mein Resultat heute noch, dass Mission Impossible, der erste Kinofilm, eigentlich gar kein Actionfilm ist. Klar hast du am Schluss diese Sequenz mit diesem Helikopter im TGV-Tunnel, ne, an dem Zug dran, was damals ja unglaublich war, also Mission Impossible halt aber ja, dann explodiert noch das Aquarium am Anfang in Prag. Sehr spektakulär, was aber sehr, ja, so kurzzeitig und explosiv eben ist und dann kommt lange nichts mehr. Und wenn ich jetzt diese Einbruchssequenz nehme, die hatte ich auch zwischenzeitlich schon die Gelegenheit zu lesen, funktioniert das schon als eine umgedrehte Actionsequenz. In der Actionsequenz wird eigentlich immer... Also gemeint ist der Einbruch im Superhochrechner in Langley, Virginia, ja. bei der CIA, wo es um den Klau von Daten geht, wo er sich von der Decke aus dem Lüftungsschacht abseilt. Genau, in 10 Metern Höhe, in einem absolut sterilen Raum. Mit Bodenkontaktsensoren, wo keine Schweißperle auf den Boden tropfen darf, wo kein Laut gesprochen werden darf. Also in Mucksmäuschenstille wie so eine Maus klettert er da rein und klaut die Daten. Und das ist gigantisch. Das ist eine der größten, sage ich mal, ja, Szenen auch so für mich der jüngeren Filmgeschichte. Unglaublich spannend, toll inszeniert. Tom Cruise zeigt auch schon körperlich, was er drauf hat. Also er muss ja schon einige Balance-Reflexe und alles Mögliche, was jetzt andere Darsteller vielleicht nicht so drauf haben. Er ist ja sehr körperbewusst und macht ja heute noch seine Stunts fast alle selber, weil er einfach ja das gerne macht. Ja, er sprintet gerne, er macht viel Sport. Man sieht das heute noch mit 56 Jahren in dem bald neuesten Mission Impossible seine Stunts. Auf jeden Fall diese Sequenz in Langley beim ersten Kinofilm. Absolute Stille, keine Explosionen, keine Pyrotechnik, nur dieser Einbruch. Großartig. Es war tatsächlich, da ich zuerst so sehr auf die Actionbezogenheit aus war, war mir der Rest dann relativ öde, wie ich ja schon sagte. Und also ich finde, dass auch die Action-Szenen eigentlich ja, also ausgedehnt, eben diese finale Sache und dann zwischendurch relativ wenig ist. Oder die Action ist relativ unspektakulär in die Erzählung eingefügt, wie zum Beispiel ein explodierendes Auto. Was aber eigentlich nicht wirklich eine Action-Szene ist, sondern einfach nur da ist, um dass das eine eigentlich auch für Verwirrung stiftet oder eine Person aus der Rechnung rausnimmt durch den Tod. Und das sind aber auch so kleine Punkte für mich, genauso wie diese ganze Fahrstuhlgeschichte, der Einsatz, der am Anfang, der geplant ist, wo die eben einer Person nachjagen, um an einen Computer wieder ranzukommen, um eine Diskette zu laden mit Informationen. Was ja primär keine Action-Szene ist. Aber die ist eben auch so montiert, Es ist Action, es ist wirklich Attraktion, es passiert was und es ist sehr, sehr optisch prägnant eingefangen alles und auch geschnitten und auch die Musik passend dazu. Und das ist für mich ja auch schon Action. Und deshalb hat der Film dann dennoch sehr viel davon für mich zu bieten. Genau, es ist viel physische Handlung, wie diese Agenten da anfangs reingehen und wie das montiert ist, zum Beispiel diese andere Agentengruppe, wie sich dann herausstellt, die ja hinter denselben Daten her sind. Also die erste Mission ist ja sozusagen einem Team dabei zu beobachten, zu filmen, wie es eben einen Clou begeht. Ne? Und das gelingt ja auch in Teilen. Also die positionieren dann diese Brillenkamera und diese Zielperson, dieses Target geht ja auch in den Raum und damit ist die Mission erfüllt. Dabei quetscht aber Ethan Hunt mit Maske verkleidet und dem weiblichen Agenten noch unterm Fahrstuhl, während der andere oben auf dem Fahrstuhl sitzt. Und dann geht was gehörig schief. Das ist ja der Clou auch des Films, dass man am Anfang nicht weiß, was ist denn jetzt auf einmal los. Auf einmal gibt's mobile Steuerungselemente, die von selber losgehen und dann passiert dieser eine krasse Tod, den ich am Anfang erwähnt habe, wo der eine oben aufgespießt wird. In der Folge flüchtet ja Ethan Hunt mit seiner Agentin aus dem Gebäude und auch hier gibt's viel Bewegung. Also die bewegen sich, die rennen raus. Aber es gibt immer wieder Momente des Stillstands, dieses Nicht-Sicher-Sein, was kommt denn eigentlich als nächstes? Während du in so einem relativ straighten Actionfilm ja klare Bewegungen nach vorne hast und du bist dir sicher, auf dem Weg gibt's links und rechts noch eine Explosion und es geht immer weiter geradeaus. Und hier weißt du nicht, in welche Ecke du gucken sollst. Und das finde ich auch großartig, wie er da zum Beispiel Prag filmt. Dieses nächtliche Prag, diese klassische Architektur, nicht dieses sterile amerikanische, was man jetzt aus vielen Filmen damals schon hatte, wie New York oder L.A., sondern er geht zurück nach Prag in eine ja sehr stimmungsvolle, wie schon sagen, fast schon gotisch anmutende Umgebung. Das wirkt halt auch alles wie aus einem Horrorfilm, ne? So Nebelschwaden wie aus so einem englischen Horrorfilm. Ja, und weil wir jetzt schon ein kleines bisschen hin und her gesprungen waren zwischen Szenen des Films, gibt Benedikt nochmal, hat zwar jeder schon mal gesehen den Film, aber in der Review nochmal ganz kurze Inhaltsangabe, ganz kurz grob zusammengefasst. Es geht um die Geheimorganisation IMF, Impossible Mission Forces. Und es geht hier eigentlich prinzipiell nur darum, man kann schon von einem, eigentlich fast von einem MacGuffin reden, es wird eine Logliste gesucht und zwar wo Decknamen und drauf sind von vielen Agenten und mehrere Parteien sind da scharf drauf und es geht darum, diese zu erhalten, damit sie eben nicht in die falschen Hände gerät. Und daraus entspinnt sich eine Jagd nach dieser Diskette. Es ist auf einer Diskette gespeichert und Ethan Hunt ist ja der Hauptträger der ganzen Geschichte und er muss sich aber dann wiederfinden, nachdem eben ein Einsatz schief geht, der damit zu tun hat. Und dabei sein komplettes Team getötet wird. Ja, er verliert es auf tragische Weise und aber dann alsbald feststellen muss, dass auch aus den eigenen Reihen negative Kräfte kommen, die ihn daran hindern wollen, das zu erreichen, was er will, und zwar Klarheit zu schaffen und eigentlich den Schuldigen zu finden am Tod seines Teams. Und dort ist eben die Möglichkeit, dass es eben doch aus den eigenen Reihen kommt und nicht eben von außerhalb. Das hast du jetzt schön zusammengefasst, ohne jetzt alle Einzelheiten zu spoilern. Wir werden trotzdem im weiteren Verlauf dieser Besprechung jetzt schon auf Details eingehen, wo wir eigentlich Clues verraten. Schaut euch den Film vorher nochmal an, solltet ihr es doch noch nicht gemacht haben. Ich wollte noch sagen, die Jagd auf Ethan Hunt, die relativ zu Beginn beginnt, wo er in dieser Telefonzelle steht, wo wir wieder bei klassischen Thriller- und Krimi-Elementen wären. Ne? Also sein Team ist tot, er rennt weg und er, Tom Cruise, in seiner Rolle als Star, als die Bezugsperson im Film, steht in der Telefonzelle und führt dieses berühmte Gespräch mit seinem Codenamen Echo. Irgendwelche Zahlen. Das ist übrigens lustig, das wird in Ghost Protocol, Phantom Protocol, glaube ich, so deckungsgleich wiedergegeben, sodass man das Gespräch an anderen Leitungen sieht. Das war ein Gag, den sie in Mission Impossible 4 eingebaut haben. Da wird das nochmal aufgegriffen, dieses Telefongespräch. Und auf der Folge ist er als Verräter gebrandmarkt. Er verirrt sich dann relativ lange Minuten des Films. Und das ist typisch De Palma, was dann kommt. Er ist auf der Flucht. Man sieht eigentlich niemanden, der hinter ihm herjagt, aber er flüchtet durch diese dunklen Gassen, Treppenkorridore in Prag bis zu seiner Einsatzzentrale. Das ist auch eine ganz großartige Szene, die mir immer in Erinnerung geblieben ist. Wenn diese Kamera sich so spiralförmig runterdreht an diesem schönen Treppenhaus, in diesem alten Haus, er entgegengesetzt hochkommt, die sich so ein bisschen auf halber Höhe treffen und er dann so eine Glühbirne rausschraubt, die in seinem Jackett zerbricht und Krümel in den Weg streut, damit er hört, wenn jemand so, das ist total schöne Details im Krimi-Kino, Also totaler Kontrast zum zweiten Teil, wo es nur Bumm und Bang gibt. Also das sind so Feinheiten. Ja, und im weiteren Verlauf akquiriert er einfach ein neues Team, ja, um dann wieder an die Liste zu kommen. Und eins, das müssen wir jetzt verraten, dass De Palma oder auch die Drehbuchautoren, Jim Phelps ist eigentlich die Bezugsperson in der klassischen Serie Cobra übernehmen sie, die wir ja schon besprochen haben am Anfang in den Reviews. Da ist ja Jim Phelps ab Staffel 2 eigentlich der positive Leader. Und De Palma verquert diese Figur. Also er nimmt bewusst diese Identifikationsfigur der klassischen Serie und macht ihn dann am Schluss zum Bösewicht. Was natürlich für Fans damals schon auch so ein Aufsehen war, was macht er da jetzt? Aber was natürlich die Möglichkeit für Ethan Hunt bedeutete, als neue Identifikationsfigur da herauszugehen und eben seinen Widersacher Jim Phelps dann auszuschalten. Genau. Du hattest mich vor allem nochmal angestoßen auf bestimmte Feinheiten im Inszenatorischen und auch in der Erzählstruktur und auch teilweise, es geht hier primär um eine Szene, wo Ethan Hunt versucht zu klären, also er findet einen möglichen Schuldigen anhand eines Beweisstückes und das ist eben sein unmittelbarer Vorgesetzter und mit ihm sitzt er nun gegenüber und weiß eigentlich, dass da irgendwas krumm ist und dass er falsch spielt und erklärt dann in einer Restaurantszene, gibt es diese Aufarbeitung, was ist eigentlich in Prag passiert, die Ordnung der Geschehnisse und wer hat nun wie gehandelt und wer hat falsch gehandelt und wer hat falsch gespielt. Und dort eben mit zwei laufendem System, und zwar das, was gezeigt wird als Bild, das ist, was real passiert ist. Und Tom Cruise aus dem Off erzählt über diese real passierenden Bilder, was aber nicht passiert ist, sondern eine mögliche Variante. Wo du auch sagtest am Anfang für dich oder bei Erstsichtung oder so, für dich verwirrend war in dem Moment, weil es das auch wirklich ist. Es war bei mir nicht anders. Also diese Szene, wo Ethan Hunt, dann Jim Phelps, also John Voight und Tom Cruise sitzen sich gegenüber. Phelps kommt irgendwie aus dem Nichts wieder, taucht auf, steht plötzlich wieder in einer benachbarten Telefonzelle neben ihm. Und nach dem Gespräch mit Kittredge, der für Hunt lange Zeit, sage ich mal, bis zum Schluss so der Widersacher ist, der ihn also verfolgt, der seinen Onkel und seine Tante auf die Abschussliste gesetzt hat, also von Hunt, um ihm offiziell in die Medien zu zeigen, ich bin dir auf der Spur, ergib dich. Mit ihm führt er ein Gespräch, das diese 30 Sekunden ja nicht überschreiten darf, sonst würde sein Signal getaggt werden, was er aber auch weiß, weil er ein cleverer und intelligenter Agent ist und genau auf die Uhr schaut und dann genau diese 3 Sekunden vorher das Gespräch beendet. Das ist eigentlich so ein kurzer Moment des Siegs für ihn. Er legt auf und versucht, Kittredge zu entkommen. Und dann dreht sich auf einmal Jim Phelps zu ihm um. Der für tot geglaubte Phelps, der wie ein Geist, muss man so sagen, er tritt wie ein Geist auf. Das ist typisch für De Palma. Das ist erstmal so sein Spiel mit Identitäten. Dass Figuren, die verloren geglaubt scheinen oder von denen man eigentlich so glaubt, sie stellen das eine dar, plötzlich in unerwarteten Momenten auftauchen und auch uns Zuschauer völlig überraschen. Das ist eine große Qualität von De Palma. Und das macht er hier. Und es spitzt sich zu in dieser Dialogszene. Und das ist wirklich inszenatorisch sehr bemerkenswert. Wie du gesagt hattest, wird auf visueller Ebene, parallel zu dem Gespräch, ne, wird dann weggeschnitten und werden Dinge gezeigt, die in Prag passiert sind. Und diese Dinge sind, so ordne ich das als Zuschauer nach mehrmaligen Szenen zu, auch wirklich passiert. Nämlich, dass Jim Phelps mit seiner Aktivierung auf der Tastatur den Kollegen im Fahrstuhl getötet hat, dass er die anderen Kollegen ausgeschaltet hat und dass er seinen Tod selber gefaked hat, ne, mit so einem blutigen Farbschwamm auf sich selber geschossen hat. Und das ist interessant, weil De Palma nimmt eigentlich gleiche Szenen, die es am Anfang in Prag zu sehen gab, filmt sie aber aus leicht anderer Perspektive, sodass man zum Beispiel nicht nur die Waffe sieht, die auf Phelps gefeuert wird, sondern auch die Waffe, die in seinem eigenen Arm auf einmal, das schwenkt dann auf seinen Arm und auf sein Gesicht. Er enttarnt diese ganze Chose, diese Maulwurfsjagd in Prag als was Theatralisches. Ja. Und das ganz Clevere ist, dass Ethan Hunt durch eine Notiz in einer Bibel, mit der er mit einem anderen Kontaktmann oder Kontaktfrau, genannt Max, kommunizieren kann, auf einmal den Stempel entdeckt hat, Gidgeon, placed by the Gidgeons in the Drake Hotel Chicago, und sich ganz vage erinnert, dass das Phelps am Anfang zu ihm gesagt hat, wo das Team noch gelebt hatte, ganz am Anfang, erste Szene, wo er sagt, sie haben mich in diesem Hotel untergebracht. Und in dem Moment beginnt Hunt an seinem Vorgesetzten zu zweifeln. So geht er also in dieses Gespräch hinein, mit dem Vorwissen, hier stimmt irgendwas nicht. Phelps kommt nicht ohne Grund zurück. Er könnte der Böse sein. Und Phelps fühlt sich noch auf der sicheren Seite. Er versucht, Hunt wieder an sich ranzubekommen, wieder als der Chef darzustellen und unterhält sich mit ihm. Sagt ihm aber, Kittredge wäre der Bösewicht. Und dann kommt der Clou, weil Hunt clever ist. Er sagt, stimmt, du hast recht, Kittredge war das. Und dann beginnt diese Sequenz, die ich gerade erzählt habe, dass diese Szenen aus Prag wiederkommen, die auch real so passiert sind. Und in diesen Szenen sieht man John Voight, also Jim Phelps, als Bösewicht. Aber Hunt lässt Phelps gegenüber im Glauben, er würde glauben, Kittredge wäre der Böse. Und das ist was er erzählt. Was er erzählt, genau. Wobei bemerkenswert ist, dass seine Reaktion bei diesem Dialog gegenüber von Jim Phelps zu beiden passen würde. Einerseits zu Kittredge, wenn er es Phelps glauben lässt, andererseits würde das alles zu Phelps passen. Und da ist ein sehr differenziertes Spiel von John Voight zu beobachten, der auf bestimmte Einzelheiten auch mit seinem bloß mit Augenzwinkern reagiert. Ach stimmt, scheiße, verdammt, das war ja ich, der das gemacht hat. Und hoffentlich kommt mir keiner auf die Spur. Das heißt, worauf wir eigentlich hinaus wollten, war, dass es sich wirklich lohnt, im gesamten Film wirklich auch besser aufzupassen. Vor allen Dingen in der ersten Hälfte, bis eigentlich ins die ersten zwei Drittel, genau hinzuschauen und hinzuhören. Denn da kann man den Film, wenn man ihn auch schon mal gesehen hat, nochmal vielleicht ganz neu sehen. Mit ganz neuen Ergebnissen. Gut, das passiert nicht, wenn man den Film ein, zweimal gesehen hat, aber wenn man nie wirklich mag, so wie wir jetzt scheinbar, du ja auch nach viel Mal gucken, ist mir aufgefallen in der Einbruchsequenz in Langley, wo er sich ja abseilt, wo alles so still ist und so spektakulär trotzdem, dass der CIA-Mitarbeiter, der ja ein Abführmittel von seiner Agentin in den Becher bekommt und ständig aufs Klo muss, damit er nicht in den Raum reingeht, das wird ja schon gezeigt, als sie das planen, als die sich erstes Mal mit dem neuen Team treffen, wo dann Ving Rhames in Erscheinung tritt, der fortan in allen Mission Impossible-Filmen mitspielt, als Luther Stickel, sehr beliebt bei den Fans und bei uns allen, als das Computergenie. Als diesen Plan besprechen und sich nur unterhalten, gibt es schon Einblendungen von der CIA-Zentrale, wo dieser Mitarbeiter da reingeht, also er beschreibt, dieser Raum ist bodensensorgesichert, das und das kann passieren, das und das. Und es wird visualisiert. Also das müsste De Palma ja nicht machen. Er erzählt es, wir wissen das, aber es passiert. Und da ist mir aufgefallen, in dieser Szene zeigt die Uhr bereits 10 Uhr, genau glatt 10 Uhr. Und es ist genau der Zeitpunkt, ich glaube 9.58 Uhr, beginnt dieser Raub mit der Diskette. Und also circa 10 Uhr passiert genau dieser Überfall und das sind so Anspielungen, die De Palma da schon auf visueller Ebene macht, weil das muss er nicht bewusst zeigen, dass die Uhr jetzt da genau 10 Uhr zeigt, das macht er schon sehr bewusst. Ich denke, das reicht jetzt mal an Analyse. Also das ist der erste Teil, bietet und trotzdem ist der erste Teil nicht verkopft, wie ich finde. Du wirst in deiner Mission Impossible 2 Besprechung kurz darauf eingehen, dass die Leute den ersten Film zu intelligent fanden. Ja, also das finde ich nicht. Es ist ein sehr... Zu kompliziert vor allen Dingen, was auch Tom Cruise selbst und die Produzentin Paula Wagner dann gemeint hatten, dass da eben mehr offensichtliche Unterhaltung rein muss. Ja, und das finde ich ist eine Qualität vom ersten Kinofilm, die auch sehr bewusst auf die besten Episoden der klassischen TV-Serie anspielt, weil die war, das hatte ich ja in meinen Reviews schon erwähnt, in einzelnen Episoden schon verdammt spannend, aber auch verdammt anspruchsvoll. Also es war nicht nur banales TV, das war ja richtig, richtig hoch. Gut, machen wir einen Cut und sprechen über die Darsteller. Da gibt es noch viele interessante Punkte zu sagen. Leg du mal los mit Emilio Estevez. Emilio Estevez, das ist mir immer schon sehr zeitig aufgefallen, weil ich ihn sehr mag als Schauspieler und auch als Regisseur dann später, wobei eher mit wenigen Filmen, aber es ist jemand, den ich sehr gerne gesehen habe oder immer noch gerne sehe als Darsteller. Und der aber irgendwie, also er hatte eine Rolle, die er ist die Person, die eben als erstes stirbt mit in dem Film, aber er hat eine wichtige Sprechrolle und auch hier ist das Team ja auch so aufgebaut, dass es schon sehr schnell klar ist, dass dort auch emotionale Sachen mit dabei sind. Die sind zwar alle professionell, aber die kennen sich auch schon lange und haben auch schon ein gewisses professionelles, freundschaftliches Arbeitsverhältnis miteinander. Insofern ist man auch empört, wenn dann einer mal aussteigen muss durch Tod, ja. Und Emilio Estevez spielt auch den Techniker, der ist am Laptop, am Computer und sorgt dafür, dass Kamera und so weiter alles so funktioniert, wie es sein soll. Und er wird weder, also im Vorspann wird, glaube ich, sowieso nur Tom Cruise erwähnt, also Tom Cruise, ja, und dann der Titel und vielleicht noch Regisseur, aber im Abspann auch taucht er nicht auf, er wird nicht genannt und sieht man auch auf der IMDb, er ist als uncredited eingeordnet. Und das ist ja schon sehr verwunderlich. Es gibt da den Hinweis, es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber möglich schon, dass viele Jahre zuvor, als Emilio Estevez mit Young Guns im Kino war, Tom Cruise einen wirklich kurzen Auftritt hat in diesem Western. Ich glaube nicht mal viel, glaube ich gar nichts zu sagen hat. Also wirklich einen Sekundenauftritt. Und das Ganze eben auch uncredited gemacht hat. Wobei, warum? Er ist ja nur ein Statist in dem Film. Wobei Tom Cruise zu dem Zeitpunkt schon ein Megastar war. Ein jugendlicher Megastar. Das war ja noch nach Top Gun. Also da war schon eine große Nummer. Und dort ist vielleicht auch so eine Freundschaft, dass es eine Freundschaftssache war, weil die beiden kannten sich auch schon von früher. In Outsiders haben sie mitgespielt. Und man kennt sich ja im Geschäft. Aber der Zeitsprung ist eigentlich zu weit zu Mission Impossible zu sagen, ach komm, weißt du noch, damals, da hast du, habe ich dir einen Gefallen getan, da habe ich für dich, habe ich den in Young Guns mitgespielt, was überhaupt nichts bringt, weil eben eine Sekunde oder wie. Und das auch kein großer Werbeeinfluss war für den Film, was man hätte denken können, wenn es eine größere Rolle gewesen wäre. Um die jungen Leute ins Kino zu ziehen. Aber bei Mission Impossible 1 ist es eben so, dass er ja schon eine wichtige Rolle hat, aber dennoch nicht erwähnt bleibt. Aber wir sind dann eben drauf gekommen, dieses Phänomen kann man auch auf den zweiten Teil ausweiten, denn dort spielt Anthony Hopkins mit, der wiederum einen Vorgesetzten von Ethan Hunt spielt. Der spielt eigentlich da den Auftragsgeber sogar. Mhm. Und Anthony Hopkins hat sogar auch eine Sprechrolle, einen relativ großen Auftritt am Anfang und am Ende und ist auch nicht im Abspann erwähnt oder im Vorspann. Das ist interessant, da könnte man natürlich sagen, da spielt die Reihe auch ein bisschen mit Identitäten, das ist in dem Narrativ so, das kann man auch auf die Darstellung übertragen, dass du also ich kann mich erinnern, dass Anthony Hopkins im zweiten Teil im Kino sogar, dass dann ein paar gesagt haben, oh, so, da hast du ein bisschen Raum, voller Kinosaal und das ist ja eine Legende, Anthony Hopkins, damals schon gewesen, boah, der spielt da mit, ja, das ist schon ein toller Effekt. Emilio Estevez erkenne ich in seinem doch recht technischen Verkleidung, möchte ich sagen, in Mission Impossible, gar nicht so richtig. Ne, der hat drei Tage Bart, hat meistens irgend so ein Tuch auf dem Kopf, also beziehungsweise so eine Abdeckung und hat eine Brille auf mit einer Lampe an der Seite. Also er ist sehr vertechnisiert. Wobei doch am Anfang die Szene, wo er einfach hinterm Rechner sitzt, die allererste Szene vorm Vorspann, er hat auch nicht so eine kleine Rolle. Er hat schon eine wichtige Rolle, wie du gesagt hast. Er ist eigentlich der technikaffine Agent in der Gruppe, der diese ganzen technischen Skills, die sehr wichtig und typisch sind für Mission Impossible, auch so einführt. Ne? Er ist der am Rechner am Anfang. Er zeigt ihm das mit der Brille. Ich sage, hier, das ist eine Brille, die kannst du aufsetzen, die hat eine Kamera drin. Da gehe ich auch in der Reboot-Serie in der Review drauf ein. Das wurde in der Reboot-Serie erstmals so um 88 wurde das gemacht mit der Brille. Das haben die direkt da aufgegriffen in dem Film. Und da zeigt ihm zum Beispiel diesen Kaugummi. Und der Kaugummi bleibt bis zum Schluss wichtig. Und er sagt zu ihm, kau bloß nicht drauf rum. Und dann guckt Tom Cruise ihn an mit so einem Blick. Also er hat schon eine Präsenz. Und dann hat er diesen rabiaten, krassen Tod. Sodass er zwar aus dem Geschehen raus ist, aber er bleibt ihm noch schon in Erinnerung. Ja. Dann gibt's Jean Reno. Jean Reno war 2 Jahre vorher in Leon der Profi zu sehen, also seinem Durchbruch als Hauptdarsteller. Nein, jetzt sage ich was Falsches, der war schon im Reich der Tiefe. The Grand Bleu war er so schon als Hauptdarsteller. Mit Hauptdarsteller zu sehen. Er hat, also Luc Besson war sowieso sein Sprungbrett, der hat ja in Der letzte Kampf mitgespielt, tonlos. Dann natürlich in Subway hat er eine Nebenrolle gehabt, übrigens ganz ulkig da mit so Löckchen und als Schlagzeuger mit komischer Brille. Nee, also Jean Reno war im europäischen Kino, wollte ich sagen, schon ein Begriff. Und in Nikita spielte er erstmalig den Cleaner. Aber ich wollte damit sagen, in Leon der Profi, das war seine erste internationale große Rolle. Genau. Und dann wird er in Mission Impossible als effektvolle Nebenrolle eingebaut und hat natürlich auch eine Präsenz und einen Bekanntheitsgrad. Genau. Trotzdem hat er eher immer Nebenrollen und kleinere Sachen gespielt. Und das kam wirklich erst so Anfang der 90er, dass man ihm doch mehr gab. Und dann wirklich eigentlich erst ab Leon der Profi war er auch als Solo-Darsteller interessant geworden. Hauptsächlich für den europäischen Markt, aber auch international immer gut gebucht. Ronan zum Beispiel, ja, Godzilla, dann sag ich mal. Also für den US-amerikanischen Markt war Jean Reno dann der Quotenfranzose, sag ich mal. Und das hat er auch immer gut ausgenutzt, hat es aber auch nicht dumm gemacht. Also er hat auch in den meisten Filmen dann eine sehr, sehr starke Präsenz, die auch wirklich nützlich für ihn, für sein Image ist. Ich finde das ein bisschen witzig und ein bisschen klischeebeladen. Er trinkt ja beim ersten Meeting ein Glas Rotwein. Also das ist ja auch sehr, sehr très français. Ja? Das ist ja aber auch bei Ronan so, dass er diese besonderen Zigaretten raucht. Ja, so, aber, ja. aber bei Ronan, der kam ja 2 Jahre nach Mission Impossible, auch großartiger Film. Also der großartige John Frankenheimer, möge er für immer in Frieden ruhen. Ich liebe den Mann, der ist großartig. Da sind ja verschiedene europäische Nationalitäten, die da auch so ein bisschen das Team gestalten. Da ist, glaube ich, ein Ire dabei und so weiter. Ne? Gut. Ganz wichtig, John Voight. wir haben für uns bei der IMDb ein bisschen geguckt und wir haben uns für uns auch noch einen Film angeguckt, der sehr wichtig ist und der, finde ich, für Mission Impossible auch gerade für das Finale sehr wichtig ist. Zum einen spielt John Voight erstmal Jim Phelps, das hatte ich schon gesagt, die Identifikationsfigur der Originalserie, wo De Palma einfach sagt, nee, da mache ich einen Cut am Schluss, mache einen riesigen Twist und mache ihn zum Bösewicht. Was ja John Voight auch toll spielen kann, kann er super Bösewichte spielen. Und dieses Funkeln in den Augen am Anfang, wenn er schon dem Team ein bisschen was erklärt und man nicht so richtig weiß, was meint er oder was ist jetzt genau los. Runaway Train von Andrei Konchalovsky, der kam 85 raus. Das war der, ich denke mal, wichtigste und erfolgreichste Film von Canon. Also nicht kommerziell erfolgreichste, aber künstlerisch erfolgreichste. Und hatte 3 Oscar-Nominierungen. Und da spielt John Voight Manny. Und Manny ist ein Knasti, ein Ultraknasti, der viel nur als das Tier bekannt ist. Und der flüchtet eigentlich die letzten 2 Drittel des Films nur in das tiefste Alaska auf einem losgelassenen Zug, auf einem führerlosen Zug, der mitten in die Wildnis prescht. So, das ist ein großartiger Film und da finde ich das schon eine starke Hommage, am Schluss ihn zu zeigen, wie er auch selber noch, war ja schon ein bisschen reifer bei Mission Impossible, wie er dann auf dem Zug festgeklammert ist, oben, wie er auf dem Zugdach auch Tom Cruise jagt. Das ist schon eine direkte Parallele zu der Rolle in Runaway Train, wo er gejagt wird und viel auf dem Zug auch zu sehen ist. Ja. Und wir haben vorhin mal geguckt, was John Voight, der war 78 für Coming Home, ein Jahr später dann für den Oscar ausgezeichnet. Und hat eigentlich in den 80ern schon Rollen gehabt, ist aber in den 90ern eher so ins Nebendarstellerfach gerutscht. Ja. Also er hat dann in vielen Blockbustern die Sidekicks gespielt und ist aber eigentlich aus dem großen Filmgeschäft als Hauptdarsteller entweder nicht mehr relevant gewesen für die Industrie oder hat sich selbst rausgenommen. Aber auf jeden Fall ist er tatsächlich bis Mitte der 80er als Hauptdarsteller gut unterwegs gewesen, hat große Filme gedreht, große Rollen gehabt und ab diesem Runaway Train, ab so 85, vielleicht noch bis End 80, ist er dann eigentlich aus dem Hauptdarstellertum verschwunden. Aber eben immer wieder auch bei Mission Impossible kann man eigentlich fast gar nicht von einer Nebenrolle sprechen, weil er wirklich sehr viel Screentime hat und auch eine wichtige Bedeutung hat für die ganzen Filme. Deshalb, er hat immer sehr gewichtige Nebenrollen oft gehabt. Nicht immer, aber dann schon oft. Genau, er ist ja der Erste, der, sag ich mal, nach dem Vorspann nach Tom Cruise als erster, zweiter Hauptdarsteller genannt wird. Und wir haben vorhin so was Lustiges rausgefunden, passt jetzt überhaupt nicht zu Mission Impossible, aber in Anaconda spielt er ja mit. Und da hat er tatsächlich im Jahr 98 3 noch. Das war sein Jahr, 98. Ja, 98 war sein Jahr, 2 Jahre nach Mission Impossible, dann ist er nochmal groß rausgekommen. Ich halte ja persönlich nichts von der Goldenen Himbeere, die Razzie Awards, die können ja sonst wo vorbeigehen. Aber das ist schon witzig. Also er hat eine Nominierung bekommen als schlechtester Hauptdarsteller, was, glaube ich, in Anaconda auch irgendwie Quatsch ist. Der ist doch gar kein Hauptdarsteller. Dann dann hat er noch irgendeine Nominierung bekommen als schlechtester Darsteller. Und dann hat er eine Nominierung bekommen als das schlechteste Leinwandpaar, auch in Anaconda. Und er steht tatsächlich da zusammen mit der animatronischen Anaconda. Und da muss ich mich einfach wegschmeißen, das ist großartig. Ja, John Voight. Emmanuel Béart ist eine französische Schauspielgröße, mittlerer Größe. Die spielt die Femme Fatale in Mission Impossible sehr überzeugend. Femme Fatale ist ja auch ein wichtiger Begriff an den Film Noir angelegtes Krimikino von De Palma. Ich fand es damals immer sehr bezeichnend, dass es eigentlich keine Romanzen in dem Film gibt. Der Film ist schon sehr kühl und sehr nüchtern, der erste. Und das haben sie dann im zweiten gleich wieder auf den Hebel komplett runtergelegt, auf die andere Seite. Da wird dann rumgeknutscht und es ist eigentlich nur eine reine Eifersuchtsgeschichte, der zweite Teil. Ja. Wobei die auch nicht wirklich funktioniert, worauf ich dann in der Review zum zweiten Teil eingehen werde. Und was man jetzt vielleicht noch abschließend sagen kann, was ich aber auch dann, wir werden uns dann wiederholen, aber nur kurz zum Schluss, dass auch Brian De Palma den zweiten Teil machen hätte können, wenn er gewollt hätte, aber diese Möglichkeit hatte er dann bei Tom Cruise abgelehnt. Mhm. Ich möchte noch abschließend auf den Drehbuchautor eingehen oder auf die Drehbuchautoren, weil die doch noch wichtig sind. Der eine, ich kann ihn nicht richtig aussprechen, Steven Sellien und Robert Towne. Robert Towne ist ganz wichtig, der gilt als einer der bedeutendsten Drehbuchautoren. Der hat Chinatown geschrieben, das gilt als eines der besten Drehbücher aller Zeiten. Und er hat zusammen mit Steven Sellien auch auf Tom Cruises Nachfrage dieses Drehbuch gestaltet. Und da zeigt sich auch ein Gespür für Krimi-Kino, für Film-Noir-Kino. Und Sellien ist einer der dynamischsten und gefragtesten Drehbuchautoren, auch in der Zeit bis kurz vor der Gegenwart jetzt. Der schreibt sehr dynamisch dynamisch spannende Skripts. Der hat schon mal zum Beispiel, ich schreibe gerade an einem Booklet für Der Falke und der Schneemann, das war sein Debüt, da wo er eine sehr spannende, auf Tatsachen beruhende Spiongeschichte, wo eben der Falke und der Schneemann Daten an die KGB verschachern, das wirklich passiert ist, die da auf der Flucht waren, in ein Drehbuch umgewandelt hat von einem Roman. Und er hat die Drehbücher zu drei Ridley Scott-Filmen geschrieben und Schindlers Liste. Das Kartell mit Harrison Ford, auch ein spannender Agentenfilm. Also der kennt sich in dem Fach aus. Und ich finde dieses Talent auch in dem Drehbuch, das merkt man im ersten Teil. Ich denke, wir schließen diese Review langsam. Danke fürs Zuhören und der zweite Teil wird etwas oder noch lustiger und etwas knackiger von Benedikt. Bis dann, ciao.